Rauschgift ist in Europa so billig wie noch nie. Und dazu kommt, nicht alle Substanzen sind verboten und schwer zu bekommen. GBL ist so ein Beispiel. Die heimtückische Flüssigkeit, die kann jeder von uns relativ einfach und billig kaufen. Erst Anfang des Monats sind 2 Menschen in Köln nach dem Konsum von GBL gestorben. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. GBL. Für viele Dancefloor-Fans gehören aufputschende Drogen einfach durch. Gamma-Butyrolacton, Gamma-Butyrolacton, Gamma-Butyrolacton, Gamma-Butyrolacton, Gamma-Butyrolacton, Gamma-Butyrolacton.